Hallo, hier ist KRD aus der verwahrlosten Dosenhausener Radio Station. Am Mic, der DJ, nicht der TJ. Willkommen auf der dunklen Seite der Dosensuche. Heute ist die Folge, Epifolge Nummer 30. Es handelt sich um eine sehr sentimentale, retrospektive Sonderfolge und es geht um das Jahr 2011, in dem die Dosenfischer ein Konzert im Ulmer Vor gegeben haben und zu dieser Veranstaltung bin ich mit einigen anderen mit einem Schrumpfbus gefahren und weil heutzutage in Corona-Zeiten solche Sachen ja eigentlich undenkbar sind, schwelge ich ganz einfach in der Sentimentalität der vergangenen Zeiten und bringe die ganze Sache einfach nochmal als Podcast. Viel Spaß dabei. Zuweilen geht mir dieser Satz von Danny Glover aus dem Film Lethal Weapon durch den Kopf, der da lautet: Ich bin zu alt für diesen Scheiß. Ursache ist in der Regel eine Aktion, die mir zeigt, dass mir in der Jugend vieles leichter fiel. Aber dennoch, 90% dieser »Ich bin zu alt für diesen Scheiß«-Aktionen würde ich jederzeit wieder tun. Im Juli 2011 habe ich mich beispielsweise mit anderen Delinquenten stundenlang in einen Schrumpfbus gesetzt, um in einer Kasematte mit Isomatte und Schlafsack auf dem harten Boden zu nächtigen. Von erholsamem Schlaf war keine Rede, denn in dieser Kasematte wurde in jener Nacht zu meinem Glück zusätzlich virtuell, das heißt rein geräuschtechnisch, der Regenwald abgesägt. Am nächsten Tag ging's dann im Schrumpfbus zurück. Diejenigen, die mit der Wortschöpfung Schrumpfbus nichts anfangen können, sei geschrieben, dass es sich um einen Kleintransporter handelt, der, mit Sitzen ausgestattet, neben dem Fahrer 19 Passagiere aufnehmen kann. Die Passagiere sollten jedoch möglichst kleinwüchsig und ausgemergelt sein, da sich ansonsten die Ergonomievorstellungen des Konstrukteurs nicht realisieren lassen. Ihr wollt wissen, ob ich es wieder täte? Definitiv ja. Ihr wollt wissen, warum? Die Kurzfassung: Mit dem Bus nach Ulm, Mega-Event, Dosenfischer Freizeitpark, Dosenfischer Konzert, Übernachtung im Vor, Rückfahrt. Für diejenigen meiner Hörer, die viele Worte nicht scheuen, habe ich nachfolgend einen etwas ausführlicheren Bericht erstellt. Wie immer episch breit und subjektiv, doch am Anfang war der News-Ticker. Dosenfischer geben Konzert auf einem Geburtstag. Dosenfischer-Konzert, nun doch etwas größer. Dosenfischer-Konzert, jetzt im Vor, im Rahmen eines Events. Dosenfischer-Konzert im Ulmer Vor ist mega. Ulm. 48 Stunden. Es ist Freitag, der 1. Juli 2011. Zwei Rucksäcke und eine Tasche stehen im Flur. In der Tasche befinden sich zwei Isomatten und zwei Schlafsäcke. In meinem Rucksack befinden sich 7 Kilogramm an elektronischem Allerlei und eine Jacke. Mein Sohn transportiert die anderen Notwendigkeiten. Es ist 20 Uhr und ich liege im Bett. Eigentlich möchte ich noch 4 Stunden schlafen, doch uneigentlich wälze ich mich hin und her. Es ist die Aufregung, die Vorfreude. Mir geht zu viel durch den Kopf. Ich dämmere kurz weg, bin aber keine halbe Stunde später wieder wach. Habe ich alles eingepackt? Herumdrehen. 23.45 Uhr stehe ich auf. Es bringt nichts. Duschen, anziehen, Kaffee trinken. Meine Holde sitzt im Wohnzimmer. Sie kam auch nicht zum Schlafen. Der Hund dreht derzeit etwas am Rad. Irgendwo in unserem Umfeld scheint es heiße Hündinnen zu geben. Im Fernsehen läuft gerade nur Mist. Ich wecke K1. Der Rechner zwitschert, dass Ronny gleich den Bus besteigen wird. Louis Seifer ist mit seinem Höllentrip längst unterwegs. Es ist kurz nach 1 Uhr. Mittlerweile ist es Samstag und wir fahren los. Meine Holde fährt uns nach Remscheid zum Treffpunkt. Die Straßen sind verhältnismäßig leer. Am Treffpunkt steht bereits ein Auto, doch es sind keine Mitfahrer. Wir stören ein Pärchen. das nach seiner Schnellspeisenbeschaffung offensichtlich etwas abseits allein sein möchte, indem wir dahinter parken. 2 Uhr. Nachrichten. Keine Staus auf der Strecke und noch keine weiteren Mitfahrer in Sicht. Sitz zurück und warten. Endlich ein Auto, doch es parkt etwas weiter hinter uns. Es steigt niemand aus. Dem Pärchen vor uns wird's zu bunt und es fährt. Ihren Platz nimmt ein paar Minuten später ein anderes Fahrzeug ein. Ah, Mitfahrer. Mittlerweile ist auch der Insasse des ersten Kfz ausgestiegen, mit Schlafsack und Isomatte, und stellt sich als Nils heraus. Begrüßung. Ralf und Doc fehlen noch, doch hinten auf der Kreuzung steht ein Mann mit Hut. Den kennen wir doch. Falsche Koordinaten. Nils holt sie heran. Wir sind komplett. Großes Hallo. Energiezellen Hinterhofgeschäfte. Da kommt auch schon der Bus. Zur Begrüßung steigt der Reiseleiter Ronny aus. Einladen. Verabschieden von der Holden, der es leider aufgrund anderer Verpflichtungen verwehrt ist, dabei zu sein. Einsteigen. Moin allerseits. Ich stehe tatsächlich im Bus. Fast wäre er nicht gefahren nach dem ganzen Hickhack, doch hier ist er, real und in Farbe. Und ernüchternd. Der letzte quasi freie Platz ist in der letzten Reihe. Ich setze mich neben meinen Sohn und es geht los. Alle wirken müde. Die nächste Station ist Neuwied, denn ein Mitfahrer fehlt noch. Seinen Platz belegt momentan ein Klappkorb, seinen Fußraum eine Kiste Bier. Als er einsteigt, wandert der Inhalt des Korbes in die Gepäckablage und die Kiste in den Gang vor meine Füße. Mein Nebenmann setzt sich und in diesem Moment wird mir klar, dass Ferienflieger-Bestuhlungsoptimierer dieselbe Art Ergonomieverweigerer sein müssen wie Kleintransporter-Bestuhlungsoptimierer oder schmalbrüstige Pygmäen. Ergonomisch ist der Bus meines Erachtens nur als 13-Sitzer tragbar. 19 Sitze sind eine Zumutung. Wer die Beine nicht frei in den Gang strecken kann, hat keine Beinfreiheit. Wer auf einem Radkasten sitzt, hat den Kopf zwischen den Knien. 5.30 Uhr, der Fahrer muss pausieren und wir wollen frühstücken. Der Rastplatz beherbergt unter anderem ein Restaurant einer bekannten großen Schnellverpflegungskette. Leider öffnet der Verkauf offiziell erst um 6 Uhr. Ich erstehe einen kostengünstigen Kaffee für zum Gehen für 3,19 Euro. Ein Schnäppchen. Gegrilltes gibt es nicht, der Grill heizt noch. Frittiertes wäre die einzige Alternative, denn das Fett ist schon heiß. Ich wechsle lieber den Schauplatz und erstehe an der Theke nebenan eine Brezel. Sie ist frisch und noch warm. Hervorragend. K1 bekommt auch eine. Er hätte zwar gerne einen Kakao dazu, doch die Maschine heizt noch bis 6 Uhr, weshalb ihm sein Heißgetränk vorerst verwehrt bleibt. Durch diese Verzögerung und ein dringendes Bedürfnis verschiebt sich die Abfahrt, aber letztendlich rollen wir wieder. Die Weiterfahrt gestaltet sich folgendermaßen. Trinken, reden, essen. Erweiterte Bedürfnispausen werden vorzugsweise in der Nähe von Dosen eingelegt. Nur eine Dose wurde vorsätzlich der Dose wegen angefahren. Ein TB-Hotel, welches handwerklich seinesgleichen sucht. Gegen 9.30 Uhr ist es dann endlich soweit. Wir rollen auf dem Parkplatz nahe des Forts aus. Passend stehen Rudellogger in der Nähe. Hurra, geschafft! Wir sind da und es ulmert. Das heißt regnet, nicht. Gerade als ich meinen Kram beisammen habe, fährt ein bekanntes Gefährt mit bekannten Insassen vor, Stefan und Dirk. Und wieder gibt es ein Hallo, bevor wir alle zum Vormarschieren. Wir sind zu früh, doch man gewährt uns Einlass. Ich bezahle meinen Eintritt und erstehe einen Vortaler, die hiesige übliche Währung, und erhalte ein schickes Armband. Es wird durch einen Quetschverbinder unentfernbar die nächsten Stunden mein Handgelenk zieren. Aber von den Dosenfischern steht auch schon da, als Begrüßungskomitee, und wieder gibt es ein Hallo. Überall wird noch Hand angelegt, werden die letzten Vorbereitungen getroffen, während K1 und ich uns ins Vorbegeben. Für mich ist es ein Déjà-vu, für K1, der letztes Jahr noch nicht dabei gewesen ist, etwas Neues. Dennoch, ich fühle mich, als sei ich erst kürzlich hier gewesen und nicht, als sei derweil ein ganzes Jahr ins Land gegangen. Wir deponieren unsere Schlafutensilien in einer Kasematte und trennen uns. Weil noch nicht viel los ist, schraube ich meine Videokamera aufs Stativ und wandle aufzeichnend durch den Dosenfischer Freizeitpark. Das heißt die noch fast leeren Gänge und das Außengelände des Forts. Sie haben sich wirklich Gedanken gemacht. Die Dosenfischer Olympiastationen sind vom Feinsten. Dosen werfen, Dosen suchen, Dosen fischen, Dosen schießen, Leitplanken bedosen in wilder Getränkekisten vor Beifahrt, ein Paradies der Kinderträume. Ganz großes Kino wird hier geboten. Nicht zu vergessen das Baum- und Kistenklettern sowie das Spannseilbalancieren, anglizistisch Slacklining, im Eingangsbereich neben der Dosenfischer Wagenburg. Auf dem anderen Höhenrücken stehen die Aussteller. Geocoins, Dosenfischer Tonträger und Dosenfischer Kleidung gibt es zu erstehen. Ich habe ganz vergessen, dass es eine ganz besondere Münze gibt, die Eintrittskarte. Ein fataler Fehler, wie sich noch herausstellen wird. Langsam füllt es sich. Ich verstaue die Kamera wieder im Rucksack und treffe auf Ronny. Wir hatten im Vorfeld darüber gesprochen, nach Ulm zu fahren und uns das Münster anzusehen. Dafür muss ich allerdings erst K1 finden, denn er muss mit. Etwas Bildung muss sein. Zum Glück geht es fix und wir können los. Insgesamt sind wir gut ein Dutzend, die sich erst in einen Linienbus und dann in Ulm angekommen, Beifang heischend zum Münster begeben. Ich zahle wie die anderen den notwendigen Obolus und begebe mich auf die enge Wendeltreppe. 768 Stufen liegen vor mir. Anstrengend ist es. Ich fühle mich alt. Aber ich bin nicht allein. Vor und hinter mir schnaufen sie auch. Der ausladende Rucksack auf meinem Rücken macht sich zudem erschwerend bemerkbar. So geht es im Kreis herum immer höher bis auf die Mitte. Dort soll eine Dose liegen, die nach längerem Suchen auch gefunden wird. Rudel locken per Aufkleber. Baschiererreisen machen es möglich und auf die nächste Treppe steigen. Erneut schraube ich mich im Kreis weiter der Turmspitze entgegen. Obwohl es einen separaten Aufgang und einen separaten Abstieg gibt, kommen mir plötzlich Leute entgegen. Unfassbar! Wer lesen kann und das auch tut, ist klar im Vorteil. Glücklicherweise kann ich mich mit meinem Rucksack in eine Fensternische drehen. Ich lasse sie passieren. Endlich stehe ich auf dem Dach des Turms. Hier ist richtig was los. Ich blicke mich um und stelle fest, es geht noch weiter. In der Mitte des Turms führt noch eine einzelne Wendeltreppe auf die Turmgalerie. Sie ist noch enger und es gibt, wie schon erwähnt, nur diese eine. Erschwerend kommt hinzu, dass der Verkehr dort ungeregelt ist. Ich warte ein paar Absteiger ab und betrete die Treppe. Windung um Windung strebe ich nach oben, bis mir jemand entgegenkommt. Es gibt keine Nischen, quasi keine Möglichkeit zum Ausweichen und es wird mehr als eng, als wir uns aneinander vorbeiquetschen. Kein Einzelfall. Nach ein paar weiteren Windungen habe ich Routine und es geht aufwärts bis kurz vor die Galerie. Hinaus kann ich nicht, denn es staut sich. Minuten vergehen. Es geht nur schleppend weiter, denn es ist definitiv überfüllt. Ich trete nach einer gefühlten Ewigkeit hinaus auf den schmalen, vergitterten Rundgang und finde mich eingekeilt zwischen Vordermann und Hintermann in luftiger Höhe wieder. Die Aussicht ist atemberaubend. Es windet und es geht nicht weiter. Der begehbare Kranz um den Turm ist hier so eng, dass ich mich mit meinem Rucksack nicht drehen kann. Nach gut 10 Minuten dringt die Nachricht zu mir durch, dass uns ein Pulk Franzosen entgegenkommt, die den Turm links herum umrunden wollen. Wir bewegen uns allerdings rechts herum. Irgendwann haben sie ein Einsehen und fügen sich. Langsam geht es weiter. Mittlerweile stehen viele Besucher auf der Treppe. Niemand will zurückgehen und man kann den Zustrom nicht stoppen. Die Galerie steht voll und ich erreiche die Treppe. Es nützt nichts, ich muss herunter. Ich nehme den Rucksack an den langen Arm, bei 7 Kilo kein schönes Unterfangen, und beginne den Abstieg. Eine Hand an der Mittelsäule presse ich mich vorsichtig an der Innenseite der Treppe rechts herum an den Menschen vorbei, immer bedacht, nicht auf die Füße der Leute zu treten. Da steht doch tatsächlich einer in Flipflops, welch ein Abenteuer. Die letzte Windung, ich trete hinaus aufs Dach, und atme auf. Geschafft. Die nächste Treppe ist glücklicherweise wieder breiter und ich erreiche ohne Komplikationen erneut die Mitte. Dort gibt es einen dunklen, holzgetäfelten Raum mit Krantraverse zu besichtigen. An den Wänden befinden sich rundum Zeichnungen und Bilder der bedeutendsten Kathedralen der Welt. Durch Schaulöcher in der großen gedeckelten Öffnung unter dem Kran kann ich den Glockenstuhl sehen. Erhebend. Ich schaue mich um und verlasse den Raum hinaus auf den Rundgang. Dort treffe ich eine andere Gruppe, zum Teil altbekannte Gesichter. Sie suchen auch schon ein Weilchen am Döschen. Ich berichte Ihnen über die momentane Turmspitzensituation, dann steige ich ab. Unten wartet man schon auf mich. Weil einige meiner Mitstreiter noch das Kirchenschiff besichtigen, nutze ich die Gelegenheit und werfe auch einen Blick. Einen längeren Blick. Da tippt mich K1 an und sagt, die anderen hätten Hunger und ich solle doch langsam kommen. Na gut, denke ich und begebe mich nach draußen. Wir loggen noch kurz das Dösken auf dem Vorplatz und suchen uns eine Lokalität. Sitzen mit freiem Fuß und Schulterraum. Welche Wohltat. Ich wähle Nürnberger mit Kraut und Bratkartoffeln. Es ist sehr lange her, dass ich Kraut mit Kümmel gegessen habe. Sehr zu empfehlen. Ein Teil unserer Gruppe möchte zurück zum Vor, weil um 16 Uhr ein Twitter-Treff am Baum ist. Martin in eckigen Klammern hat geladen. Der andere Teil favorisiert die Dosensuche in Ulm. Ich möchte mich ersterer Gruppe anschließen, habe aber noch ein dringendes Bedürfnis. Nach dessen Erledigung trete ich hinaus auf die Straße und finde lediglich meinen Sohn vor. Wo sind die anderen? Die einen sind cashen und die anderen zum Bus. Und wieso haben die nicht gewartet? Ich hab's denen gesagt, dass du noch da drin bist, aber die sind einfach weg. Nun stehen wir hier, mitten in Ulm, ohne Navi oder Karte. Denn alle anderen haben ja sowas. Die anderen, die weg sind. Die einzige Telefonnummer, die ich habe, ist Ronnys. Und den rufe ich an. Wo seid ihr? Im Bus. Na klasse. Glücklicherweise kann Ronny mir erklären, wie wir zur Haltestelle kommen. Kurze Zeit später erreichen wir die Haltestelle und dort erreicht uns ein Bus. So gelangen wir wohlbehalten zurück zum Fort, wo zunächst jeder seiner Wege geht. Ich sehe Tünnes an einem der Tische sitzen und geselle mich dazu. Er hat noch keinen Hochsitz für uns gefunden. Ich nutze die Gelegenheit, mich in den naheliegenden Lokstreifen einzutragen. Auch er ist mega. Es handelt sich um eine überdimensionale Filmdose, die an einem monströsen Angelhaken baumelt. Die Dosenfischerdose, wie aus dem Block materialisiert inklusive einem fast endlos wirkenden, herausziehbaren Lokstreifen zum Unterschreiben. Schon ist es 16 Uhr. Der Treff der Twitterer. Martin in eckigen Klammern drapiert unter den staunenden Blicken der Anwesenden Klebeband um den Baum, an das er die Avatare der Twitterer befestigt. Fast jeder findet sich wieder. Fotos werden geschossen. Eine tolle Idee. Menschen, die sich nur von der Zwitscherei her kennen, stehen sich plötzlich gegenüber. Gespräche entwickeln sich und die Zeit vergeht wie im Flug, während die Dosenfischer im Hintergrund auf der Bühne ihren Tontest absolvieren. Man könnte meinen, das Konzert hätte schon begonnen. Menschen sitzen auf der Wiese und genießen. Nach dem Test geselle ich mich zu ABBA. Ich habe noch ein persönliches Anliegen. Da ich meine Holde traurig zu Hause zurücklassen musste, sie wäre zu gern dabei gewesen, habe ich mir überlegt, ihr ein Dosenfischer-Groupie-Shirt signieren zu lassen. Dazu suche ich ABBA auf, der mich herzlich, wie er nun mal ist, zum Autogramm in die Wagenburg einlädt. Dort treffe ich auch auf Tom, Carsten und Christian, die, wie ABBA auch, bereitwillig unterschreiben. Nach einem kleinen Plausch verlasse ich die Wagenburg, nichts ahnend, dass ich mich eine Viertelstunde später dort wiederfinden werde. Denn als ich wieder auf Tünnes treffe, erklärt ihr, wir seien zum Podcasten in die Wagenburg geladen. So haben wir zwar keinen Hochsitz, dafür aber die Aussicht auf eine vielversprechende Unterhaltung mit Freunden, Konservenradiokollegen. So kommt es zum Podcast aus der Wagenburg anstelle eines Hochsitzes, bei dem der Sandmann seine Stimme geschont und ich wieder einmal viel zu viel rede. Glücklicherweise sind Tünnes und ABBA auch dabei und reißen das Gesamtensemble wieder heraus. Läuft. Es läuft. Läuft. Es läuft. Dosenfischen. Ach nee. Der Podcast. Oh, der TJ ist mir noch. Könnt ihr das laut. Mal anders machen? Nochmal bitte. Was haben wir denn? 161 oder was? Nee, wir sind ja hier live vom Hochsitz. So. Gleich aus dem Wohnwagenpark. Genau. Live aus dem Hochwohnwagenpark. Aus dem Rondell. Aus der Wohnwagenburg. Aus der Lounge. Also ich komme mir irgendwie komisch vor, zwischen so vielen Wohnwagen. Ich meine nicht, das ist so wie das Wagenburg, das ist so wie Western. Das ist wobei, so wie, sind wir hier auf dem Land oder? Weil in der Stadt, wenn da solche Wohnwägen stehen, dann ist das immer so ein bisschen Zirkus. Ihr wisst schon. Ne? Aber hier ist es total schön. Ihr wisst schon, Voldemort? Was? Das ist doch dieser, ihr wisst schon wer. Voldemort. Den Namen nicht sagen. Der Name, dessen Name nie genannt werden darf. Schnickschnack. Genau. Ja, nee, aber hier ist total schön, weil Ja, es ist gemütlich, es ist chillig, es ist loungig, es ist... Und ich habe gehört, der ABBA und der Schweriner Sandmann, Wetter. Haben gleich noch was vor. Ja, so ein bisschen. Also, möglicherweise. Also wir werden so ein bisschen hier nachher mal was singen. Singen? Und tanzen. Tanzen. Und ja. Nein, wir freuen uns schon riesig, weil wir jetzt gleich Konzert haben werden. Und genau 3,5 Stunden? Nee, 2,5 Stunden. Sind nur noch 2,5 Stunden. Oh, oh. Inklusive Pause? Oder nein, bis zum Konzert sind es 2,5 Stunden. Bis zum Beginn. Bis zum Beginn. Bis zum Einlauf in die Arena. Habt ihr das mal gesehen, was das für eine Arena ist? Wann fängt eure Vorgruppe an? Die müssten jetzt langsam. Also ich fände als Vorgruppe gut diese Busleute, weil die schlafen gerade alle. Echt? Wo? Aber hallo, überall. Echt? Du kannst sofort erkennen, wer mit diesen beiden Bussen gekommen ist, weil die liegen alle in den Seilen. Alle? Nicht alle, nein. Ich sitze nämlich hier. Ja, du bist ja auch mit dem Bus. Geschlafen. Nein, ich war der Einzige, der konstant wach war. Echt? Ja. Wie war denn eure Busfahrt? Der war auch konstant wach. Wie war denn eure Busfahrt? Ja? Also, mir sind die Sitze ein Hauch zu schmal. Ja. Ja. Ich fühlte mich also wie in einer Dekontaminationsdusche in so einem Landesbunker, den ich letztens besucht habe. Also da war praktisch Toilette, neben der Brille ein Zentimeter, dann war Wand beidseitig. Und ungefähr so habe ich mich dann da gefühlt. Also ich musste die Schulter nach vorne nehmen, das ist meinem Rücken zwar ein bisschen abträglich, aber was tut man nicht alles, um hier zu sein? Ja, in diesem Vor, ein Jahr später, ohne Regen, genial. Wahnsinn, ne? Also genial. Wir haben echt jetzt fast blauen Himmel hier gerade. Ja. Ne? Ist das jetzt schön. Das neue Definition für Ulmer Wetter? Müsste. Also... Die Definition für Ulmer Wetter muss neu gefasst werden. Neu geschrieben werden. Ja, ja. Warum? Also, das Buch Wetter in Ulm bedarf einer zweiten Auflage. Es ist ja ein geflügeltes Wort geworden, zu sagen, es ulmert. Ne? Genau. Also generell meint man, es regnet. Ja. Wir könnten ja jetzt sagen, der Blinker sagt, ist ja egal. Wir können ja sagen, es Dosenfischert, wenn das Wetter schön ist. Ja. Ach so. Ja. Ja. Damit kann ich um. Hey Baby, lass die Sonne rein. Damit kannst du um. Ja. Ja. Kennst du das nicht? Nee. Damit kann ich um? Das ist wie umzu. Wie umzu? Umgehen kann er damit. Achso. Damit kann ich gut um. Kann er, ja. Ja. Naja. Regional sagt man bei uns so. Oder sagt man bei uns so, ne? Das ist Regionalsprech. Also, zustimmendes Nicken von Herrn Sandmann. Also normalerweise ist das so, ne? Wenn wir beide irgendwo sitzen, da kommt einer hinzu und wir unterhalten uns, dann sind die auch still und nicken. Und Ja, er muss die Stimme schonen. Nein, das ist zur kurzen Erklärung. Ja. Er muss seine Stimme schonen, weil er hat gleich noch einen harten Job vor. Ja. Das ist nicht so mal eben. Ja, und wir plaudern hier schon den ganzen Tag irgendwie uns durch die Gegend. Und das ist, glaube ich, jetzt schon grenzwertig so leicht. Genau. Ja. Was? Du wolltest gerade wieder den Namen tanzen hier. Ja, ganz viele Leute, ganz viel geredet. Ich übersetze mal. Und schön. Durchsage? Durchsage. Ah ja, Siegerehrung, 18.30 Uhr, glaube ich. Ne? Ich dachte, die kündigen die Vorgruppe an. Das, ich weiß nicht, ob die angekündigt werden. Sie kommen einfach das wirst du hier hören. Ja. Ach so. Ja. Ja, eigentlich sollten ja die Stones spielen. Ja, aber die wollen nicht so richtig. Ne? Mhm. Haben sich verspätet. Ja. Die haben sich den Termin falsch eingetragen. So, ich muss mal hier nebenbei immer noch ein bisschen so gucken. Termin falsch eingetragen? Sowas passiert schon mal. Apropos. Man sollte seine Terminkalender auch berichtigen, weil... Vom Abend des 29.06. bis zum 1.07. nächstes Jahr, sprich 2012, könnte etwas Großes, etwas in der Mitte des Wilden Ostens passieren, nämlich in Leipzig. Aber wer weiß schon, was das sein wird. Hat da einer nähere Informationen? Ja. Wer mag es sein? Nein, also ist ja auch kein großes Geheimnis mehr. Es wird auf jeden Fall ein Event geben und... wenn man mal so guckt, wer da alles mitmischt und was die in der Vergangenheit schon gemacht haben, dann weiß man, dass das auch eine ziemlich coole Truppe ist. Also das hier in Ulm haben wir ja schon eine wahnsinnig coole Truppe. Und Events gibt es doch so viele. Ja, aber es gibt ja im Jahr so, sag ich mal, 4, 5, 6, vielleicht auch 10 Highlights so einfach. Ne? Also wir haben zum Beispiel das Geocoin-Fest dieses Jahr, kommen wir gleich noch zu. Wir haben Lost in... Was ist das? Geocoin-Fest? Ja. Was ist das? Messt mal. Wann ist das? Ich habe keine Ahnung. Ich hörte was davon, das sollte so am 28. August sein, wenn ich mich nicht irre. Richtig. Aber letzte Augustwochenende habe ich gehört. Ja. Das ist ja noch Ferienzeit. Und es empfiehlt sich auch... In Nordrhein-Westfalen ist das noch Ferienzeit. Ich möchte in dem Zusammenhang auch darauf hinweisen, es lohnt sich vielleicht, einen etwas längeren Urlaub zu buchen, denn am Wochenende danach ist das traditionelle Klav und Tratsch at the Beach. Das bedeutet, auf den Pollerrheinwiesen werden sich noch sehr viele Leute, ich denke mal, bis jetzt waren es immer so um die 100, 150 rum, dieses Jahr könnte sich das steigern, treffen, um auf Long Tom Silvers Einladung einzugehen und einen wunderschönen Nachmittag mit Abend, mit Grillen am Rhein zu verbringen. Paddling-Weitwurf, ja, war letztes Jahr. Ich erinnere mich noch an MNO2, der in Wiel danach kläglich versagt. Schönen Gruß an dieser Stelle. Nee, Geocoinfest, erzähl mal ein bisschen. Was willst du denn hören? Ja, wie ist es denn? Ja, es kommen ganz viele Leute, es kommen ganz viele Shops, es kommen ganz viele Coins dahin. Ja. Und wir werden drei lustige Tage verbringen. Wo, aus welchen Ländern habt ihr überall Anmeldungen? Wir haben Anmeldungen aus den USA, zwei Shops. Wir haben aus Tschechien, das ist sehr schön. Es sind zwei relativ neue Shops dabei, die aber sehr schöne Coins machen. Wir haben ganz frisch dabei einen Dänen, dänischen Shop, der uns besuchen kommen will. Er hat noch keinen Online-Shop, aber bis dahin will er einen haben. Okay. Es kommen aus Deutschland die üblichen Verdächtigen. aus Holland haben wir welche dabei. Ja, es ist so. Aus der Schweiz, Ernie ist dabei. Okay, ja. Ja, und sonst die man so in der Szene halt so kennt. Ja. Ne? Und bei den Besuchern, habt ihr da... Da habe ich nicht wirklich eine grobe Zahl. 1600 und irgendwas Willetens. Da kannst du hochrechnen, mal Faktor 1,5. Ja. Dann bist du irgendwo bei 2000. Ja. Auf wie viel seid ihr maximal vorbereitet? Die Halle kann 4000. Okay. Also Platz hätten wir. Ja. Also hier hieß es, dass gestern auch noch irgendwie 50 Willetens, also so kurzfristige Bucher. Und ich denke mal, dass es durchaus üblich ist mittlerweile. Ne? So kurzfristig, ach, lass uns denn doch nach Ulm fahren oder lass uns doch nach Köln fahren. In dem Buchungssystem sind die Bestellungen in den letzten Wochen doch deutlich gestiegen. Ja. Das ist ein gesteigertes Interesse an unseren Münzen, die wir da für die drei Events, also die drei Auflagen, die wir gemacht haben, dass da einfach ein gesteigertes Interesse da ist. Und die gibt es auch nur vor Ort, also nur wer kommt? Nö, die kannst du auch so bestellen und die schicken wir dann nach dem Event dann zu. Also aber kann erst jeder nach dem haben. Event. Nach dem Event. Vorher nicht. Nein. Genau. Ihr fahrt die Leute da ganz schön durch die Gegend auch, ne? Ja, es gibt so eine kleine Bustour. Ne? Wir fahren mit Bussen, 45 Leute passen da rein. Es können nicht die ganz großen Busse sein, müssen ein bisschen kleinere sein. Weil in Frankreich haben wir ein bisschen Stress, was die Straßen angeht. Ja. Fahren wir die durch die 5 europäischen Länder. Das heißt 5 Länderpunkte an einem Tag. Das müsste eigentlich 6 Ländertour heißen, weil es gibt so eine kleine Enklave, die war mal selbstständig. Ist mittlerweile eingemeindet worden, aber das war mal ein selbstständiger Staat. Deswegen, historisch gesehen, ist es eine 6 Ländertour. Ja. So guckte ich auch, als ich es gesehen habe, als ich es gehört habe. Aber es ist de facto so, dass 1800 irgendwann dann nochmal ein kleiner Stadtstaat existiert. Du meinst diese Echo Moris nicht rum? Ich kann es nicht aussprechen. Ja, aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. Sie hatten ewig lange auch Bergbauwächte. Und gerade bei uns in der Nähe sind da noch ein paar Stollen von denen übrig geblieben. Ja. Und auf dieser Tour haben wir halt... Ja. Es ist was anderes wichtiger, das müssen wir mal gucken. Nö, alles gut. Hm? Es werden 9 Icons, verschiedene Icons eingesammelt auf dieser Tour. In Köln kann man dann noch ein 10. machen mit einer Webcam. Okay. Das heißt, du hast nicht nur die 5 Länder, du hast auch noch dann die 9 Icons, vielleicht 10. Und wenn Groundspeak sich noch ein bisschen anstrengt, was wir hoffen, hätten wir dann auch noch einen Challenge Cache dabei. Das wäre dann der 11. Icon. Geil, das ist ja cool. Ob das funktioniert, wissen wir nicht. Ja. Aber... Sie sind zwar sehr bemüht, aber es heißt noch nicht, dass es schaffen ist. Es sind halt keine 60 Tage mehr bis hin. Es kann dann ein bisschen schwierig werden. Gefragt haben wir, aber mal gucken. Und ist schon Stress oder? Nö. Hältst du noch an Grenzen? Hast du jetzt momentan Stress? Nö, gerade gar nicht. Also, weißt du. Gerade habe ich überhaupt keinen Stress. 2 Minuten. TJ, hast du nicht deine Waffe dabei? Guck, da wird dir geholfen. Ich muss kurz erklären, die Kinder wuseln hier natürlich auch rum. Es ist total das eine oder andere Problemchen mit dem Banner. Ja. Sind alle ganz bewegen sich langsam auf dem Mond. Ja. Keiner traut sich mehr. Ja, das kennen sie ja schon, weißt du? Wenn wir zu Hause oder sowas, wenn da irgendwas läuft zum Aufnehmen. Bitte. Wir sind hier im Feld. Ist egal. Ja. Nee, aber wird toll. Und Köln ist natürlich auch eine Region oder alleine die Stadt, die erstmal ordentlich zieht, ne? Weil du kannst halt den Urlaub drumherum gestalten. Und die Leute kommen ja so ein bisschen weiter weg auch. Das ist ein bisschen schwierig, finde ich, weil Köln ist halt schon ein bisschen teurer als... so eine Stadt. Ja, hier. Okay, aber wer Coin-verrückt ist. Schon teuer. Ja. Wer Coin-verrückt ist, der muss da einfach hin, weil du kriegst die Shops sonst nicht mehr so auf richtig. Einen Fleck. Ne? Richtig. Die Aussage von den Amerikanern war schon klasse, als sie gesagt haben, nee, wir kommen nach Deutschland zum Coin-Fest. Mhm. Nach Europa, nicht nach US, weil in US haben die keine 300 Willetens auf ihrem Event. Ja. Und allerdings haben die auch noch ein bisschen, sind ja im Oktober, die haben noch ein bisschen Zeit. Mhm. Kann ja noch was passieren. Mhm. Aber das ist halt schon eine Aussage, dass sie lieber nach Europa kommen, weil da einfach mehr los ist. Ja, ja, klar. Ja. Ja, aber ich finde es cool. Ich finde es sehr cool irgendwie. Das wird schon bestimmt eine Riesenveranstaltung da werden. Ja, Freitagabend sind wir in einem Biergarten, ne? Okay. Nochmal ein bisschen Bierchen trinken. Ja, auch Kölsch. Blick auf den See. Also auch wir haben... Was ist nochmal Kölsch? Das ist das, die Limonade in den Reagenzgläsern, muss ich sagen. Ne? Ja, ah, ja. Also, mit Schaum drauf. Sowas. Sieht aus wie Clubmate, ne? Genau. So, auch vom Schaumgehalt. Ja, genau. So ungefähr ist das. Ich finde es toll, dass du dich daran erinnerst. Und am Samstag sind dann gehen die Leute halt cashen und abends treffen wir uns dann in einer Halle, wo wir dann unsere Filme gucken, Geocaching-Filme, die wir geschickt bekommen haben. Habt ihr schon Einsendungen? Wir haben 4 Einsendungen, das ist natürlich viel zu wenig. Ja. Ich weiß, dass noch 2 kommen, aber vielleicht noch ein paar mehr. Ja, ja, das, ich, also kannst du nochmal das Regelwerk so ein bisschen sagen? Es gibt kein Regelwerk. Es genau. Alles, was legal ist, wird genommen. Mhm. Was wir nicht gerne haben, ist, wenn Musik drunter liegt, wo die Rechte nicht vorliegen. Mhm. Die müssen leider draußen bleiben. Ja. Wir haben keine Lust, Stress mit dem Urheberrecht zu kriegen. Gibt es einen Einsendeschluss? Nö. Das heißt, man könnte theoretisch und auch vielleicht praktisch den Film noch zum Event mitbringen. Wenn wir den verarbeitet kriegen, dann ja. Na, welches Format? Ihr solltet es vorher wissen dann. Ja, wir sollten es dann schon vorher wissen, damit man das dann noch eintüten kann. Und welches Format? Wir haben da so einen Festplattenrekorder, der das Ganze dann abdudelt. Mhm. Formate sind im Prinzip egal, die können wir dann schon umsetzen. Mhm. Okay. Das ist nicht das Problem. Also, ja, also Leute, ankündigen per Mail, genau, ankündigen per Mail und dann mitbringen würde auch funktionieren für diejenigen, die... Das kriegen wir dann schon hin. Ja. Und danach haben wir noch eine kleine Band, die uns ein bisschen Musik spielt. Mhm. Und dann schauen wir mal. Nein, es sind nicht die Dosenfische. Also, schaltet das Kopfkino wieder ab. Nein, das tun sie nicht. Das schaffen sie gar nicht alles. Das wäre zu viel. Sie haben dieses Jahr schon 3 Konzerte gehalten und das vierte wäre dann zu viel. Ja, wir sind ja, wir machen es ja nebenbei und wir sind ja nur arme. Ja. Irgendwas. Ja, aber reite jetzt mal nicht auf dem Arm so rum. Ja. Nein, im Sinne von Zeitarm oder sowas. Ja, Zeitarm, das ist gut. Ja. Sonst kommen nachher noch so ein paar Spezialisten und sagen, ja, jetzt haben wir denen halt jeder 5 Euro und dann kommen die dann, weil dann haben sie ja was. Nee. Das ist auch eher ein Faktor Zeit. Und wenn man sieht, wie viele Kinder hier nämlich zum Beispiel gerade rumwuseln, die haben in den ganzen letzten Wochen etwas leiden müssen, im Sinne von viel zu kurz gekommen. Das heißt, du hast noch ein anderes Hobby. Ich habe sogar noch mehr andere Hobbys. Wow. Nee, aber so 3 Tage die Woche irgendwie nicht anwesend zu sein, also erstmal gesetzt nicht anwesend zu sein und dann hin und wieder vielleicht auch nochmal beruflich irgendwie nicht da zu sein. Das ist schon anstrengend. Schon ein bisschen doll. Ja, ja, hat die Familie aber gut mitgemacht. Wenig wäre ohne nicht gegangen, also ohne, dass sie es mitgemacht hätten. Also hören wir da ein indirektes Dankeschön an deine Familie? Ja, es wird auch, also es gab auch schon das direkte Dankeschön, natürlich, ja, auf jeden Fall, also... Das ist bei Thomas genauso. Also wenn du siehst, irgendwie wir haben abends manchmal bis um 1 oder so im Probenraum zugebracht und morgens um 5 war wieder im Funkhaus. Habt ihr eure Frauen heute dabei? Ja, ja, sitzen hinter die dir. Die kommen dann gleich auch auf die Bühne, ne? Ich glaube, das wollen sie nicht. Ja, ich glaube, da können wir für sorgen, dass die Gemeinde, die hier sind, weil es sind ja schon ein paar Leute da, dass die auch denen mal Dankeschön sagen dafür, dass sie das möglich machen. Ja, das wäre ganz gut. Ja. Ich glaube, wir würden sie so nicht auf die Bühne kriegen, aber... Ja, aber sie werden schon im Hörbereich sein. Ja, das auf jeden Fall. Dann werden wir das irgendwie skandieren. Kannst du vielleicht an eins von diesen Megafonen rankommen? Die hier das sollte doch möglich sein. Bei den Ulmern in Gebrauch sind. Ja, das müsste machbar sein. Vielleicht, weil die Olympiade, die ist ja dann da durch. Das heißt, sie brauchen theoretisch das Megafon vielleicht während des Konzerts nicht und dann könnten sie es uns ja mal... Ja, sind wir mysteriös. Sie hat so ein lautes Organ, das funktioniert dann auch so. Echt? Die kenne ich nur vom Twittern her. Also live habe ich sie noch nicht erlebt. Nur mal ganz kurz vorbei wuseln sehen damals im Nachevent zur Nordseetaufe. Wenn du so eine Plastik-Fledermaus siehst, so 30, 40 Zentimeter hoch, dann ist mysteriös ganz dicht dabei. Okay. Ich habe mich eigentlich mehr auf einen grünen Frosch mit Pucksonnenbrille und Pumps eingestellt. Jedenfalls vom Twitter-Bild her. Aber sie meinte ja, sie wollte die heute nicht anziehen. Nein, sie ist mit dem Bus gekommen, deswegen sieht sie ziemlich platt aus. Ah, ja. Platt? Ja. Das kommentiere ich jetzt nicht. Das hast du gesagt. Ich darf das. Nee, ich darf das auch nicht, aber ich tue es einfach. Also Leute, die den Herrn... aber du weißt doch, wenn man Kommentare haben will, kriegst du keine. Du musst ganz schön überziehen und musst den Leuten in die Fresse hauen. Aber so richtig. Und dann kriegst du Kommentare. Ja, dann schließen wir doch gleich mal an. Ich hab immer letztens Event für euch was bislang. Im Blog geschrieben und die eine der deutschen heiligen Kühe, sage im Moment eine heilige Kuh. Ja, ja. Hast du das gelesen, was der geschrieben hat? Nee, letztes Jahr habe ich nicht viel gelesen. Ja, das war in groben Zügen, also in auf dem Vogelberg, da gibt es einen Windpark. Und in diesem Windpark ist am 19. Juni ein kompletter Rotor samt Flügeln von dem Windrad gefallen. Okay. Und dann habe ich einfach in meinem Blog mal diese Sache verwurstet und habe gefordert, dass man doch, weil ja gerade im Norden sehr viele Dosen unter Windrädern stehen, dass Windraddosen und auch Dosen, deren Wege vielleicht im Rahmen eines Multis an einem Windrad vorbeiführen, vielleicht das Totenkopf-Attribut bekommen. Das haben viele Leute sehr ernst genommen und dementsprechend habe ich dann auch Kommentare bekommen. Das Schlimme an der Sache war, es wurde sofort auf den Verkehr runtergebrochen. Das heißt, die gingen ja gar nicht mehr auf das Windrad ein und sagten, ja, im Verkehr passiert ja auch viel und manche brechen sich ja ihre Füße auch in der Dusche. Und weißt du, die kamen dann sofort vom Thema weg. Was ich ja dann, ich habe es am nächsten Tag dann aufgelöst und gemeint, ja, also danke, dass ihr mal alle nett Kommentare geschrieben habt. Ich wusste ja, wenn man nur ein bisschen mal in eine Schiene geht, wo man genau weiß, wir haben in Deutschland ein gespaltenes Lager, dann ist ja auch was, natürlich gibt es kein Totenkopfsymbol dafür, weil das wäre total schwachsinnig. Alles ist ja irgendwo gefährlich, nur ich finde es halt bedenklich, dass gerade in einem TÜV-geprüften Land wie Deutschland, in dem wir alle leben, wo alles so auf Sicherheit geht weiter. Ja, wo alles so auf Sicherheit ausgelegt ist, dass da, das ist kein Problem, dass gerade da eben so ein Windrad runterfällt. Ne? So. Ja. Und in einem Artikel zu diesem Windrad-Zeitung sagte dann auch einer lapidar, ja, lieber ein kaputtes Windrad, weil es diese Verniedlichung, kaputtes Windrad als ein explodiertes Atomkraftwerk. Ja, und dann hat man natürlich das Problem, also ich kann es nicht verstehen. Und in den Kommentaren sagte dann einer, ja, also bei 20.000 Windrädern kann ja schon mal eins kaputt gehen. Da kann ja von einem mal was runterfallen. Ja. Diese Wiederverniedlichung. Ja, ja. Ne? Also du gehst die heilige Kuh, Windrad oder Solarenergie, irgendwas an und dann bumm, kriegst du einen. Ja, und dann habe ich das einfach mal ausgerechnet und habe gesagt, ja, also wenn 1 zu 20.000 hier das tolerable Limit in Deutschland ist, gilt das auch bei Personenschaden oder nur bei Sachschaden? Oder gilt das, wenn jetzt besonders liebe Personen, eine nahestehende Person vielleicht dabei erschlagen wird, nimmt man das auch klaglos hin, weil es ist halt die normale Quote. Gilt das für Chemieunternehmen, die mit irgendwelchen Erregern arbeiten, gilt das für Öltanker, gilt das für Plattformen, gilt das für weiß der Geier was. Oder betrachten wir es einfach mal so. In Deutschland sind im Jahre 2010, also war die Sterbequote bei 10,5 auf 1000. Okay. Das heißt, pro Tag sterben über den Daumen 2000 und Leute. Bei der Quote von 1... Ja, du hast doch gefragt. Ja, gibt Gas. Komm, bei 1 zu 20.000 würden ja dann theoretisch 4.000 und Schnickschnack. Und da liegen wir doch mit einer Sterbequote von 57% voll im tolerablen Bereich. Das hat dann einem überhaupt nicht gefallen. Seitdem bin ich engstirnig, das habe ich aber vorher gewusst. Aber es war ein sehr netter Kommentar und den habe ich auch veröffentlicht. Und der ist auch sehr schön nachzulesen. So, habe fertig. Was fragst du denn? Du weißt, dass ich langatmig bin. Du willst doch nur wieder Zeit schinden. Hör doch auf. Ich will kein Zeit schinden. Ach, hör doch auf. Jetzt ist aber hier nicht dumm rum. Das sieht doch keinen. Hast du ein Brillenglas verloren? Aber wir hören keinen. Doch, so. Wir haben ja eben unseren einzigen Hörer getroffen. Hier, willst du ein Brillenglas haben? Habe ich gerade im Dom gefunden. Echt? Sehr schöner Münster hier übrigens. Sollte man mal hingehen. Ja, hast du hier noch ein paar Dosen gemacht jetzt heute? Wir sind im Bus dann hingefahren, haben uns den Ulmer Münster angeguckt. Und da war halt ziemlich viel los. Und besonders, wenn auf der letzten Stufe, also das letzte Treppenstück, was sehr eng und schmal ist, Leute oben auf die oberste Galerie wollen und andere wollen runter. Und mit so einem Rucksack und meiner Breite ist das schon manchmal ein wenig problematisch. Also wir haben sehr viel Zeit dort oben verbracht. Aber ein paar Dosen habt ihr gemacht? Ja, ein paar Dosen haben wir gemacht. Das war okay. Ja. Habt ihr mit dem Bus auch ein paar Dosen gemacht? Oder? Also auf der Fahrt? Auf der Fahrt ja. Ich glaube 2 oder 3. Ich weiß gar nicht so genau. Aber ich war zwar die ganze Zeit wach. Neuwied haben wir eine gemacht. Und beim, wie heißt dieser Berg hier? Eichelberg, irgendwie so, da gibt es ein TB-Hotel, das hat also eine hochfeine Mechanik, kann ich nur empfehlen, absolut geil, aber ich möchte da jetzt nicht spoilern, das ist aber ultra klasse. Cool. Ich weiß nicht, wer das gemacht hat oder kennt, ja, aber uns hört das doch ist keiner. Sehr, sehr schön. Nö, das war schon. Meinst du, es wird wirklich ein? Wenn der... Ja. Ah. Du bist auch der immer mit den Zugriffszahlen prollt, aber das ist nur einer, der lädt ihn nur so oft runter, ja, ne, weil der hat einen Fehler. Bitte? Ja, wir sind hier im Zoo. Achso, ja. Ja. Vor allen Dingen, es wurde gerade eine Banane über den Zaun geschmissen. Ich weiß gar nicht, was das sollte. Ja, das war aber auch hier einer von den Ausstellern. Mhm. Ach so. Ja, ja, wir der weiß auch den nicht, Namen dass, sagen. Der weiß aber nicht, dass ich bin. Ja, nee, wir machen keine Werbung. Aber er hat ja keinen Shop mehr. Kennst du nicht? Nee, er hat ja keinen Shop mehr, ne? Er hatte mal einen Shop. Olaf heißt er, glaube ich. Ah, ist ja egal. Jetzt kriegen wir doch wieder einen Kommentar, weil wir nicht den Namen. Wir haben ja keinen Namen gesagt. Ja, ne? Eben deswegen, ja. Ja, aber macht ja nichts. Weil wir gehen ja immer auf Events und sagen die Namen nicht, ne? Nee. GC2 Mega ist das Event hier. Jetzt haben wir es gesagt. Ja, jetzt haben wir es gesagt. Was für ein Wegpunkt. Ja. Wie haben die das hingekriegt? Ich glaube, das ist ganz einfach, wenn du die Systematik erkannt hast, die ja nicht so schwierig ist, die hinter der Vergabe der Wegpunkte steht, reichst du einfach immer ganz viele Listings nacheinander ein, die unten den Haken bei Activate nicht haben. Und dann hast du ihn. Und irgendwann, wenn du Glück hast, hast du ihn. Krass. Und dann lässt du die anderen... Ja. Nur so geht's. Ja. Doch, bin ich ganz sicher. Ich glaube nicht, dass das irgendwie anders läuft, weil ich glaube nicht, dass die Systematik bei geocaching.com darauf vorbereitet ist, dass Wegpunkte tatsächlich, dass jemand sagt, willst du diesen Wegpunkt oder ne? Weil er erzählt hoch. Und bei Groundspeak, ob wir für unser Coin Festival einen speziellen Wegpunkt bekommen. Mhm. Da haben die gesagt, das können sie nicht machen, das geht nicht. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Nee. Das wird automatisch vom System vergeben. Aber ich kann mir vorstellen, dass es dazu etliche Anfragen gibt und dass man irgendwann sagt, okay, du kriegst so einen Vanity-Code, ne, irgendwie mal GC und kannst dir was aussuchen und das kostet irgendwie 10 Euro oder sowas. Wäre doch für Groundspeak noch eine Quelle, um sich da was zu erschließen, weil... Vor allen Dingen, es gibt ja auch... Premium-Memberships kriegen sie ja nicht mehr. Es gibt ja auch Buchstaben, die ja eigentlich nicht verwendet werden. Vielleicht könnte man es die gibt ja auch Buchstabenkombinationen, wieder, die nicht verwendet ja, werden. Ja, vielleicht kann man die ja in irgendeiner Form für solche Sachen nutzbar machen. Natürlich nicht die bösen, aber bestimmte Sachen... Ja. Ja, du könntest einfach, wie gesagt, so eine Systematik irgendwie, die da heißt, es ist möglich, Vanity-Codes zu vergeben. Von mir aus auch ohne GC da vorne. Und kostet dann aber Betrag X. Nicht, dass wir jetzt die Damen und Herren irgendwie auf Ideen bringen, aber... Jeremy ist ja hier. Der ist hier, ja. Der ist ja hier. Hast du sein neues Gnome-Tag dir mal angeguckt von hinten? Den neuen oder den alten? Den neuen. Auch wieder so? Ich habe noch keinen. Ich weiß also, es nicht. Dann ist es der ganz neue. Der hat das nicht mehr. Also der alte hatte das. Mhm. Sein bitte was? Sein Gnome-Tag. Ja, und jetzt bitte mal... Auf Deutsch. Bitte. Seine Zwergenplakette. Ach, das Ding, was der Herr Schweigert schon mal in verschiedenen Positionen, okay. Ja. Ich habe übrigens jetzt einen Namen gesagt, nicht, dass er wieder meckert hier, Heususen. Der hätte ja auch noch gefehlt, der hätte so richtig schön hier am Hügel klettern können. Ja, warum ist das eigentlich hier? Das ist von ihm ja nochmal eine Ecke weiter, ne? Und ja, das passt ja zeitlich also irgendwie alles. Wir fahren ja auch Leute ziemlich weit zur Nordseetaufe hoch, ne? Sicherlich, aber auch er hat Familie, auch er hat noch andere Verpflichtungen. Richtig. Und wir sehen ihn ja vielleicht im Frühjahr. Schon gehört? Im Frühjahr. Hast du nicht mitbekommen? Vielleicht, du warst jetzt ja sicher sehr eingespannt. Warum? Ja, du warst wahrscheinlich sehr eingespannt. Nein, warum ihr euch seht? Nein, wir sehen, ja, vielleicht du ja. Er möchte im Frühjahr, das hat er auf seinem Blog gepostet, die Adler Express mieten für einen Tag und dann, und das ist ja halt dann im Frühjahr dann so vor der regulären, mal eben so anschachern. Das wird mit Sicherheit eine absolut verschärfte Tour mit 55 Stundenkilometern über die See zu braten. Natürlich ist das ein gewisses Risiko, ne, weil wenn an dem Tag wirklich richtig Seegang ist, dann hast du ein Schiff geschartet und kommst mit dem Kahn nicht weg. Ja. Das wäre dann ultra übel. Also da müssen wir auch Petrus vielleicht noch. Aber es steht ja auch noch die Einladung von Brian. Allerdings ist das, glaube ich, ein größerer Aufwand. Ne? Guck mal, wer da kommt. Wenn wir eine Truppe nach Seattle bringen, schmeißt er eine Riesenparty. Die Frage ist, was ist Riesenparty? Ne? Und was ist eine gewisse Truppe? Ja, ich denke mal, wenn wir so 50 Mann zusammenkriegen, ist das schon okay. Mhm. Aber es ist halt finanziell auch schon mal ein Rahmen. Wenn du den Flieger darüber und du musst dann 2-3 Hotelübernachtungen haben, ist dann schon so... Ja, aber hey, ich meine, man kann ja gucken irgendwie, ob es Leute gibt, die da mitmachen und dann... Ja, aber wer macht's? Schweigert? Schweigertouristik? Schweigertourist ist, glaube ich, schon richtig, richtig gut. Der hätte auch, also er könnte mit Sicherheit auch die Massen motivieren, weil du siehst ja alleine, was manchmal ein Problem ist, hier alleine einen 19er Bus voll zu kriegen für ein Dosenfischer-Konzert in Ulm. Also, das gelingt nicht unbedingt jedem, aber so ein Schweigert, der kriegt ja unter Umständen 3 Schiffe für eine Nordseetaufe voll. Also für unsere 5 Länder ist, haben wir ein Problem, Busse zu kriegen, weil wir haben jetzt 6 Busse voll. Wahnsinn. Und ja, aber das ist aber noch eine andere Nummer, weil Nordseetaufe war ja nie irgendwie eine Megageschichte. Ach Gott, so jetzt wie das sieht doch auch nicht so, komm. Guck dich doch mal um. Für den einen oder anderen ist mega schon. Ja. Wer aber nicht mitgemacht hat, gibt keinen separaten Punkt. Okay, ja. Nein, aber wenn du sowieso da bist wegen einer Mega-Geschichte und du kriegst dann sowas noch geboten, klar, das zieht. Ja, das kann man natürlich zieht das. Ne? Ja, so günstig mit dem Bus fährst du mit dem eigenen Auto nicht hier runter. Das kommt ja auch noch dazu. Ja. Nee. Wobei mir Leute vorgerechnet haben, mit dem Auto, was nur 4 Liter braucht, super. Meins braucht aber nicht 4 Liter, deswegen war ich mit dem Bus immer günstiger. Ja gut, aber ich meine, Tempo 80 hinter den LKWs sind ja auch nicht so lustig dann, ne? Nee. Wenn du Tempomat hast und einen, der ein Lenkrad hält, ist alles okay. Dann kannst du ihm meine Pulle aufmachen. Ja. Ja, oder Kölsch trinken, passiert ja auch nichts. Ja. Clubmate. Ja. Das ist so für den Koffeinhaushalt, ja. Ist das sowas speziell aus dem Osten? Ich habe es noch nie gesehen. Nee, gar nicht. Das ist im Gegenteil. Es ist super westlich. Es kommt aus Münchsteinach von der Loscher KG. Wo ist das? Postleitzahl 91481. Aha. Ja. Nie gehört. Es ist irgendwie so, es tauchte irgendwann mal auf und wir haben es probiert. Wir fanden es geschmacklich ganz nett und es verfehlt seine Wirkung nicht. Der Hut also da auf Red Bull aus der Glasflasche. So ungefähr, aber ich finde es geschmacklich angenehmer und glaube ich vom Zuckergehalt auch etwas reduzierter. Und liebe Leute, nein, wir kriegen kein Werbeetat von denen. Noch nicht. Ich hatte in dem Zusammenhang aber jetzt eine Twitter-Meldung einer auch recht bekannten Twitter-Person gelesen, die meinte, das Zeug, das wäre... Ja, nicht unbedingt jedermanns Geschmack und auch recht eigenwillig. Hm? Ich drücke das mal vorsichtig aus. Ja. Okay. Nee, das ist es in der Tat. Es hat schon was Eigenes, aber wenn wir mittwochs immer beim Podcast das Zeug schlürfen, wenn ich nach Hause komme, irgendwie um eins, kann ich nicht schlafen. Ich bin wach. Ja, und dann wird das wahrscheinlich nichts für einen Hochsitz, weil wenn ich nämlich danach irgendwie zitternd das Schwein verfehle. Nee, zittern eigentlich gar nicht, das geht. Aber ja, ich bin das Zeug ja nicht gewöhnt noch. Ne? Also wenn nicht ich jetzt wir können so festmachen, wenn du in Köln bist und ich glaube ja, du bist ja in Köln Ende August, können wir mal auf die Skispan gehen. Dann können wir mal den Test machen. Dann machen wir das so wie bei den Mythbusters. Wir testen mal, aber ohne und dann. Haut er sich 2 Pullen rein und mal gucken, wie gut er dann warten wir eine Stunde und dann... Genau. Das können wir mal machen. Richtig. Ja, das und dann können wir auch noch mal gucken, was mit... Nee, mit Alkohol darf man nicht. Das kriegen wir Großkaliber? Oder nur... Also ein Panzer wäre schon... Nein, nee, das meine ich nicht. Aber ich meine so oberhalb 7,62 oder Flintenlauf. Ja, auch. Ja. Ja, gut. Gib mir nichts, was große Löcher in die Wand machen kann. Doch, das macht könnte daneben große, gehen. Das macht auch große Löcher in Schweine. Das macht große Löcher. Überall rein. Hey, Schweinebacke. Ja. Kriegst du Mickey Maus auf und dann kannst du mal loslegen. Dann gib Gas. Sollen wir es mal machen? Das wäre doch was, oder? Das ist mit Sicherheit Idee, was. Das klingt gut. Das klingt sehr gut. Wobei, mit Pfeil und Bogen können wir es auch machen. Und dann? Mit Pfeil und Bogen. Ich kann ja selbst ohne Clubmate wird das ja eine Aktion bei mir. Ja, aber da müssen wir eine Studie machen. Da muss man 10-mal schießen, damit man so einen Toleranzbereich feststellt. Und wenn du danach ja triffst, dann wissen wir, das ist Zielwasser. Ja. Auch nicht schlecht. Auch oder, schön, weißt du, wo wir das machen? Das machen wir am Samstagabend auf der Bühne mit Snowy. Da gibt es auch so Spielchen, wo du so Genauigkeit machen musst. Ja. Dann können wir den auf so ein Balancierboard stellen und mal gucken, was passiert. Erst willst du dem so was richtig schön, so ein richtig schönes Männerspielzeug in die Hand geben und jetzt reduzierst du ihn auf eine Wii. Ist nicht reduzieren. Wir schaffen nur die Möglichkeit, dass 1000 Mann zugucken können. Das ist kein Problem. Das kannst du auch im Livestream aus der Schießbahn machen. Ja, aber dann hast du nicht die Anfeuerungsrufe dabei. So, bevor ich mich jetzt weiter um Kopf und Kragen rede. Okay. Ja, sind schon mal sehr interessante Sachen aus einer Wette entstanden, habe ich mir sagen lassen. Nein, wir haben nicht gewettet. Nein, aber ich sag nur, ne, so, es gibt Leute, die neigen dazu, mal Sachen zuzusagen, wenn das sehr interessant wird. Sehr leicht dann manchmal, genau. Ja. Ja, mal gucken. Gut. Ja, wir gucken mal. Genau. Wir haben eine halbe Stunde voll. Hast du noch Themen? Ich habe keine Themen. So, und wir müssen ja auch, wir müssen den Jungs auch noch ein bisschen Zeit lassen das vor dem Konzert. Ich, ich denke, es wäre mal so wiederfinden. Mich einsingen, weißt du? Ja. Stimme ölen. Ja. Clubmate, weißt du? Du machst das schon. Ja. Na gut. Hauptsache es gibt Bier auf der Bühne. Sagen wir mal Tschüss, ne? Tschüss. Ja, vielen Dank. Und gucken mal, was nachher noch so passiert hier. Genau. Genau. Also. Wird mit Sicherheit spannend. Tschüss. Tschüss. Nach einer für uns unterhaltsamen halben Stunde verlassen wir das Privatareal der Dosenfischer, damit sich die Stars des heutigen Abends auf ihren Auftritt vorbereiten können. Zurück im Innenhof treffen wir auf den Quasselkasper. Der Versuch, auch mit ihm etwas aufzunehmen, scheitert allerdings an der lauten Atmosphäre, die von der Bühne herunterschallt. Unsere Themenlosigkeit ist der Sache auch nicht wirklich förderlich. Darum stellen wir den Versuch schnell ein. Langsam füllt sich zudem die Wiese vor der Bühne und ich sehe mich genötigt, mir einen günstigen Platz zu suchen. Ich habe vor, das Konzert auf Video zu konservieren, um meiner Holden eine weitere Freude zu machen. Genau passend sehe ich meinen Sohn im Speisebereich anstehen. So bekomme ich noch ein kleines Abendbrot, bevor wir uns auf die Wiese begeben. K1 findet eine ideale, fast unverbaubare Stelle, wo wir uns mit einer Bank hinsetzen, um der Dinge zu harren, die da kommen. Zunächst besucht mich der Teufel persönlich. Der Höllentrip scheint ihm gar nichts auszumachen. Und während wir uns unterhalten, entsteht am Himmel ein kleiner Regenbogen, ein Farbenschweif, obwohl es gar nicht regnet. Langsam senkt sich die Sonne und ich montiere die Videokamera auf das Einbein, denn auf der Bühne tut sich was. Die Dosenfischer werden angesagt und da sind sie auch schon. Was folgt ist unbeschreiblich. Wohltuend fluten die altbekannten Lieder die Naturtribüne. Hunderte sind gekommen, um sie zu hören. Sie sitzen auf Bänken, auf Decken oder im Gras. Sie singen mit, während die vier auf der Bühne alles geben. Der Sandmann singt, tanzt, seine Mimik besticht. Er ist in seinem Element, zieht's durch. Er feixt mit Abba, der in seiner Ecke den Tasten zeigt, wo die Töne sind. Dazwischen Christian, perkussierend, begleitend, neu dabei und Carsten, altbewährt und professionell die Saiten streichelnd. Im Laufe des Konzerts spielt er einen seiner Solosongs. Sogar an die Liebenden wurde gedacht. Ein Heiratsantrag live auf der Bühne. Welch ein Geschenk. Und wir alle, die gekommen sind, um zu sehen und zu hören, sind dabei. Doch was wäre ein Konzert auf einer Bühne ohne Lichtspektakel und akustische Raffinessen? Oft genug werde ich geblendet vom Scheinwerfer, der in gleißendem Blau meinen Standort B und den Sandmann überstrahlt. Und mit kindlichem Entdeckungsdrang finden die Mischpultbedienenden zielsicher immer neue Knöpfe und Regler zum Ausprobieren. So bekommen die Lieder oftmals ungekannte Nuancen, mal Hall und mal Echo. Das sind Möglichkeiten, Möglichkeiten, dreh mal am Knopf, dreh mal am Knopf. Das ist Dienst am Dosenfischen, Dienst am Dosenfischen, das ist Ehrenamt, aber es klingt nie schlecht. Die Dunkelheit bricht herein, in der Pause. Knicklichter werden verteilt. Die Stimmung im Publikum ist perfekt. Das Auditorium macht seine eigene Lightshow mit diesen Knicklichtern und Taschenlampen und geben den Protagonisten auf der Bühne einiges zurück. Als das letzte Lied verstummt, nach der Zugabe, nach Dankesworten und Verbeugungen und Jubel, lenkt Sandmann die Blicke der Zuschauer geschickt auf das beginnende Feuerwerk. Perfekt. Ich packe meinen Kram zusammen. Die Wiesen leeren sich. Viele fahren ab, auch der Höllentrip-Bus rollt in Kürze durch die Nacht. Ich besuche Sepp und Bertha, kann aber nur ein paar Worte wechseln. Die Megacoin ist lange ausverkauft. Am besten bereite ich das Nachtlager vor. Mit diesem Gedanken wandle ich durch die fast leeren Gänge des Forts und treffe eine Ulmer Bekannte wieder. So ergibt sich noch ein nächtlicher Plausch, bevor ich mich in unseren Schlafraum zurückziehe, wo ich meinen Sohn schon tiefschlafend vorfinde. Kühl ist es doch, erst einmal im Schlafsack wird es sofort angenehm warm. Einige haben ein Feldbett dabei. Was würde ich dafür geben? Meine Isomatte ist nicht wirklich dämpfend und der Boden hart und unbequem. Ich versuche zu schlafen, tauche aber nicht wirklich ab. Draußen wird schon grob aufgeräumt und ein Stapler fährt hin und her. Auch meine ich, einen Trecker zu hören. So sinke ich in einen unruhigen Halbschlaf und bekomme mit, wie nach und nach die anderen Schläfer eintrudeln und sich niederlegen. Es dauert nicht lange, dann beginnt das Konzert. Gleichmäßig wird virtuell das Vor erneut freigeschnitten und gesägt. Schlaffe Gaumensegel vibrieren lauthals vor sich hin. Was gäbe ich für ein paar Gehörschutzstöpsel? Es ist eine unruhige Nacht. Die Geräuschkulisse und der harte Boden sind meinem Schlaf abträglich. Als ich doch noch einnicke, werde ich kurze Zeit später vom Knie meines Sohnes in meiner Niere geweckt. Um ca. 7 Uhr stehe ich auf. Ralf ist auch schon wach. Ich trete hinaus in den Morgen. Fleißige Hände haben schon das Gröbste aufgeräumt. Die Ulmer wirbeln an den Hängen und auf den Wiesen, in den Gängen. Irgendwo liegt Eis, Kaipi lässt grüßen. Ob es irgendwann Kaffee gibt? Mit und mit trudeln die Schläfer ein, müde Gesichter. Immer wieder wird gefragt, ob in der Kasematte noch gesägt wird. Sprüche werden gekloppt, für den einen erheiternd, für manch anderen nur nervend. Es ist halt der Morgen danach, nach einem ereignisreichen Tag, nach einem wundervollen Konzert und für einige nach viel Alkohol. Ralfs Gesicht entgleist ins Eis. Es liegen einige große Beutel Crushed Eis auf einem Tisch. Fotos werden gemacht. Kaffee wird zum Reizwort. Doch irgendwann zieht Kaffeeduft durch den Innenhof. Brötchen, Honig und Marmelade werden für die Helfer aufgefahren. Auch ich greife zu. Ein Brötchen, ein Kaffee. Vielen Dank. Herrlich, frischer, heißer Kaffee. Auch die Laune der anderen bessert sich. Nur nicht die unseres Reiseleiters. Er hat noch keinen. K1 organisiert mir noch einen Kaffee, als mein erster zur Neige geht. Alle bis auf Ronny hatten schon einen. Ich habe kein schlechtes Gewissen. Meine Lebensgeister sind wieder da und ich begebe mich zum Packen. Nach wenigen Minuten ist das erledigt und ich geselle mich wieder zu den anderen. Einige möchten noch losziehen, ein paar Dosen zu finden. Ich schließe mich ihnen an, nachdem ich meinen Sohn gefunden und instruiert habe. Einige Dosen später, es ist ca. 11.15 Uhr, kommen wir am vereinbarten Treffpunkt vorbei. Unser Bus steht schon parat und wir entern ihn pflichtgemäß, um ihn zum Eingang des Forts zu lotsen. Die freudigen Blicke der anderen Mitfahrer danken es uns nach unserem Eintreffen. Und während unser Gepäck im Laderaum hinter der hinteren Sitzreihe verschwindet, stellen sich noch zwei Zaungäste ein. Es sind die Dosenfischer, bei denen wir uns nochmals bedanken. Abschiedsworte, Abschiedsfotos, dann steigen wir ein und rollen. Ein letzter wehmütiger Blick zurück und die Enge des Sitzes vertreibt die schönen Gedanken. Kilometer um Kilometer zieht sich die Strecke. Der Verkehr ist stellenweise etwas dichter. Ferien. Ein Netbook geht herum. Fotos vergangener Abenteuer werden gezeigt. Auch Haribo-Boxen machen kontinuierlich ihre Runden. Es ist für jeden etwas dabei. Kurzweilig sind die Erzählungen, einige dösen. K1 verschläft fast die ganze Fahrt an meiner Schulter. Nur zur Essenspause ist er fit. Wir erreichen Neuwied. Mein Nebenmann steigt aus. Die Ersten werden die Letzten und die Letzten werden die Ersten sein, heißt es. So ist es. Ich schiebe den leidigen Bierkasten eine Reihe nach vorne und ernte dafür keinen Dank. Dafür kann ich jetzt endlich meine Beine ausstrecken und Schulterfreiheit habe ich auch. Es sind zwar nur noch wenige Kilometer, doch so sitzt es sich bequem. Remscheid, 17.45 Uhr. Der Bus spuckt uns aus. Ein Teil hat ihr Ziel erreicht, die Dortmunder müssen noch weiter. Verabschiedung. Wann wird man sich wiedersehen? Unser Fahrdienst ist noch nicht da. K1 hat noch Müsli-Riegel im Rucksack und ich genehmige mir einen. Und einen Schokokeks als Nachtisch. Da kommt auch schon meine Holde um die Ecke. Begrüßung, Einladen, Heimfahrt. Eine Stunde später liege ich in der heißen Badewanne, die Augen geschlossen. Kein Schneemann auf der Sonnenbank, sondern entspannt im Wasser, ein Bier in der Hand. Und während die leichte Dünung, die das plätschernde Wasser aus dem Hahn erzeugt, den weißen Staub des Bodens der Kasematte löst und davonträgt, hänge ich meinen Gedanken nach und lasse 48 Stunden Revue passieren. Danke ihr Ulmer für das perfekte Ambiente und das Ganze drumherum. Danke ihr Dosenfischer für das außergewöhnliche Konzert und die hilfreiche Unterstützung für die Überraschung meiner Holden. Sie hat sich riesig gefreut. Viele Grüße soll ich bestellen. Danke Ronny fürs Organisieren des Busses und dein Durchhaltevermögen, als alles auf der Kippe stand. Danke Mitfahrer für die kurzweiligen Stunden im Bus. Danke an all jene, die mir die Zeit des Wartens aufs Konzert mit interessanten Gesprächen verkürzt haben. Und danke an meine Holde, die mir selbstlos die Fahrt gegönnt hat, obwohl sie selbst gern dabei gewesen wäre. Danke euch allen für unvergessliche 48 Stunden. TJ. Kritik, ob positiv oder negativ, nehme ich gerne via Twitter @RadioKD entgegen. Wenn's gefällt, empfehlt mich weiter. Wenn's nicht gefällt, sagt's TJ. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen. Der DJ. Komm nach Dosenhausen, Mann, hier ist es echt heiß. Nasse Dosen überall und nur schimmlige Logbücher. Komm nach Dosenhausen, Mann, hier findest du jeden Scheiß. Kletterst oder schwimmst du schon oder steckst du deinen Namen?